Live. Plan B mit Klaus Fiel. Dir und euch einen wunderschönen guten Abend. Meine heutige Sendung trägt den Titel Husten, trocken. Trocken. Manchmal lese ich von Leuten, die erdrosselt in irgendeinem Hotelzimmer aufgefunden werden oder im Gebüsch unweit einer Laterne. Sie hätten eine größere Menge Bargeld mit sich geführt, heißt es in Berichten darüber zuweilen, und dieses Geld sei nun verschwunden. Wäre ich Polizist, ich würde auf Raubmord tippen. Und meistens verhält es sich genau so, wie sich im Verlauf der Ermittlungen dann auch zeigt. Vielleicht hat es mit dem Wissen um solche Geschehnisse zu tun, dass ich selber eigentlich nie größere Mengen Geldes mit mir herumtrage. Im Gegenteil. Manchmal reicht es nicht einmal für den Kassenautomaten der Tiefgarage. Gelegentlich haben mir nachts noch anwesende Kollegen dann auch schon mal aus der Patsche geholfen. Irgendwo hier im Sender steht eine sogenannte Kaffeekasse. Darin liegen immer einige Münzen. Womöglich aber spielt auch Geiz eine nicht ganz unerhebliche Rolle. Oder diese uralte Weisheit, der zufolge Geld stinkt. Oder verhält es sich da genau andersherum? Geld stinkt nicht. Ich tue mich schwer mit diesen mal mehr, mal weniger sinnigen Sprüchen, von denen ja kaum noch jemand weiß, wo genau sie eigentlich ihren Ursprung haben. Es ist wie mit Krankheiten und Handicaps, auch die werfe ich ständig irgendwie durcheinander. Legasthenie, Synästhesie, Anästhesie, Masern, Angina, Windpocken, insbesondere als Kind, konnte ich das eine oft nicht vom anderen unterscheiden. Vermutlich gibt es auch weit über 100 verschiedene Arten des Hustens. Diesen, jenen, solchen. Für mich ist alles eins. Husten. Am besten trocken. If memory serves us, then who owns the master? How do we know who's projecting is real? And is it like gruel or like quick drying plaster? Tell me how long till the pain starts to peel. Is it like Paramus or Apollo, or an archer we don't know? No, history repeats itself at times in a crooked bow. Come on, tell us something we don't know. Say all good things. No. must come to an end. Every day the night must fall. How it all came to this, I simply can't recall. Too many cooks in the kitchen. How the mighty must fall. But I can't see the sense in us breaking up at all. That forgetting, embellishing, lying machine. Husten, trocken. Ich traf Leute, die mir im Zuge jeder ihrer Bemerkungen beständig ins Gesicht husteten. Viel mehr als ein knappes Gesundheit nötigte mir das nicht ab. Es sei denn, ich empfand ihren Husten als trocken. Ich bin der Meinung, dein Husten klingt etwas sehr trocken. Geh doch mal zum Arzt. So oder so ähnlich äußerte ich mich dann, ohne genau zu wissen, ob ein trockener Husten nun wirklich bedrohlicher ist als etwa einer, der eher keuchend vorgetragen wird. Aber es ist nun einmal so, Trockenheit lässt mich grundsätzlich aufhorchen. Und ist mir vom potenziellen Klang her auch nicht die Bohne unangenehm. Ich mag generell trockene Geräusche eigentlich sehr gern. Die von Schritten im Sand zum Beispiel, zugegeben, die knirschen, aber in letzter Konsequenz klingen sie für mich trocken. Oder die Geräusche eines sogenannten Teppichklopfers, den mir unvergessen eine ehemalige Nachbarin bei jeder sich bietenden Gelegenheit unentwegt gegen einen Teppich schlug, um ihn so zu entstauben. Sie trug immerzu einen hellblauen Kittel, stand auf der Wiese vorm Haus und ich hing oben im Fenster des dritten oder vierten Stocks und sah ihr zu, wie sie immer und immer wieder auf ihre Brücke eindrosch. Ohne jeden Hintergedanken übrigens, ich mochte die Geräusche, das war alles. Und ich würde hier und jetzt auch gerne mal langsam meinerseits die Brücke schlagen, hin zur Musik. Und damit hin zu Steve Albini, dessen immerzu faszinierende Arbeiten als Produzent allesamt klingen wie, nun ja, ein Mix eben aus Teppichklopfen und trockenem Husten. Yeah. Es gibt ein neues Album der amerikanischen Cloud Nothings, Attack on Memory, produziert von Steve Albini. Ein klasse Album, ich habe gerade Musik draus gespielt. Husten, trocken. Ich glaube, ich habe bei wirklich nur einer Gelegenheit einmal eine größere Menge an Bargeld mit mir herumgeführt. Ein paar tausend Deutschmark. Nicht mehr, aber zugegeben auch nicht weniger. Also stinkt Geld nun oder stinkt es nicht? Mir persönlich ist es immer irgendwie ein wenig unangenehm, darüber zu reden. Daher, ein wenig stinkt es schon, oder? Es sei denn, es flattert dir zu, einfach so. Spiel oder Wettgewinne etwa empfinde ich persönlich als eine ziemlich runde Sache. Ich wette gern. Nicht umsonst hört mein persönliches Lieblingslied der Toten Hosen auf den Namen Liebesspieler. Ein Gaul, den es meines Wissens wirklich gab und, wie Sänger Campino mir gegenüber einmal bemerkte, wohl nicht gerade der schnellste. Ein echter Außenseiter-Tipp also. Wetten? Ich mag auch merkwürdigerweise den Geruch von Lottobuden, deren oft uralte Inhaber Zigarre rauchen. Vermutlich, weil mich das an die eigene Kindheit erinnert. Alle in der Verwandtschaft nämlich rauchten Zigarre. Fast alle. Übrigens gibt es nicht eine Band, mit der mich eine begründete, herzliche Abneigung verbinden würde. Nicht eine. Und auch sonst. Abneigung? Spontan hier und jetzt fällt mir da eigentlich nur der Zigarre rauchende Besitzer der Lottobude oben an der Ecke ein. Also, wirklich sympathisch ist er mir jedenfalls nicht. Ich finde, er mischt sich zu sehr ein. Ich tippe ein paar Spiele, mache meine Kreuze, gebe ihm den Spielschein und er, statt abzurechnen, betrachtet sich den Schein, minutenlang oft, wenn es die Zeit zulässt, und dann sagt er immerzu zu mir, das wird sowieso nichts. Vor Lachen kann er sich dann oft kaum halten, während er das sagt. Und dann prustet er und plötzlich hustet er. Trocken. Er hat diesen trockenen Husten. Das ist im Grunde auch das einzig Positive, was ich über ihn sagen könnte. Ja, dieser trockene Husten. Yeah. still time. Dieser Mann hier könnte glatt der kleine Bruder sein von Bill Callahan oder gar dessen Sohn. Er ist es aber nicht, er heißt Luke Roberts. Husten, trocken. Just heute hätte ich dem alten, hageren, zigarrerauchenden Kerl um ein Haar ein echtes Schnippchen schlagen können. Alle Spiele des Wochenendes nämlich waren in die von mir erhoffte Richtung gelaufen. Alle bis auf eins. Um der Wahrheit die Ehre zu geben, der Rehhagel. Der hat's mir gründlich verhagelt. Schade, säße ich hier mit den Taschen voller Geld, dies wäre vermutlich eine komplett andere Sendung geworden. Aber so? Lee Brillo, der langjährige Kopf der englischen Bluesband Dr. Feelgood, beschrieb mir einmal ziemlich detailliert, wie er mitsamt seinen Mitmusikern Fahrten zu Auftritten in England immer wieder unterbrochen habe, um unterwegs auf einer halbwegs auf der Route liegenden Rennbahn auf dieses oder jenes Pferd zu setzen. Du bist an der frischen Luft und verlierst dein Geld, oder aber du gewinnst. Was gibt es Schöneres? Fragte er lachend. Und dann hustete er, trocken. Merkwürdig, ich habe sein unentwegtes, leises, trockenes Husten nie vergessen. Übrigens starb er nur wenige Tage nach Kurt Cobain, dem Kopf von Nirvana. Und wenn wir wollten, wären wir damit wieder bei Steve Albini, dem ehemaligen Nirvana-Produzenten. Innerhalb dessen Art zu reden übrigens, ist kein Platz für ein auch noch so kleines, trockenes Hüsteln. Albini spricht merkwürdig tonlos und verpackt seine Statements in nach allen nur erdenklichen Regeln der Logik gepresste 3 oder auch 4 Satzblöcke, so zumindest erinnere ich ihn. Über seine ehemaligen Schützlinge, The Jesus Lizard, sagte er, nachdem ich ihn darauf angesprochen hatte, jede Band durchlebt 3 Phasen. Sie wächst heran, sie kommt zur Blüte, sie zerfällt. Sollten seine, Steve Albinis, eigene künstlerischen Ambitionen jemals zerfallen? Ich bin mir fast sicher, dieser Mann könnte auch Navigationsgeräte besprechen. Ohne auch nur kleinste Nebengeräusche, kein Atmen, kein Schnaufen, kein Husten. Mich gelegentlich schon, ob sie nun mich liebt oder aber ihr Motorrad. Eine japanische Maschine, wenn ich mich recht entsinne. Mehr als einmal haderte sie mit mir, wenn ich als Sozius die eine oder andere Fahrt hinter ihr sitzend mitmachte. Du musst dich in die Kurve legen. Manchmal schnauzte sie mich regelrecht an. Tatsächlich hatte ich die unangenehme Eigenschaft, innerhalb von Kurven oft kerzengerade sitzen zu bleiben. Ich scheute mich regelrecht, mich so wie sie gewissermaßen in die Schräge zu begeben, weil ich fest davon überzeugt war, in dieser Haltung würden wir erst recht umkippen. Ganz schlimm war es, als ich bei einer Gelegenheit einmal eine größere Menge Bargeld mit mir führte. Es war Hochsommer, ein verdammt heißer Tag. Ich trug nichts weiter als ein Shirt, einen dünnen Pullover und eine Hose mit zwei nicht sonderlich tiefen Hosentaschen. In denen steckte mein Geld. Ich war zu der Zeit noch Musiker, die Gagen eines ganzen Monats. Während der Fahrt fürchtete ich ständig, die Scheine würden mir vom Fahrtwind aus der Hose gerissen. Es war eine grauenhafte Fahrt. Und sie wurde noch grauenhafter, nachdem wir die Autobahn verlassen hatten und nun eine kurvige Landstraße befuhren. Wenn du dich in die Kurve legst, fliegt dir die ganze Asche aus der Hose, dachte ich ständig und hielt mich kerzengerade. Meine alte Freundin an einem Waldstück mit einer Parkbucht stoppte sie die Maschine, nahm entnervt ihren Helm ab und sagte, so macht es keinen Sinn. Entweder legst du dich in die Kurve oder aber du gehst zu Fuß. Ich zog mir die Schuhe aus, stopfte meine Scheine in die Socken und nahm mir vor, in Zukunft an ähnlichen Fahrten nur noch im Mantel mit tiefen Innentaschen teilzunehmen. Dann nahm ich wieder Platz hinter ihr auf dem Motorrad und tat mein Bestes in den Kurven. Thank you. Husten. Trocken. Ich nahm Platz hinter ihr auf dem Motorrad und tat mein Bestes in den Kurven. Gelegentlich besuchte ich zu der Zeit noch ehemalige Kollegen und Kolleginnen eines Wohlfahrtsverbandes in der entsprechenden Geschäftsstelle. Dort nämlich hatte ich meinen Zivildienst geleistet. Der Keller des Hauses war im Grunde mein eigentliches Ziel. Da befand sich die sogenannte Kleiderkammer mit gebrauchter Kleidung. Die eben erwähnte Motorradfahrt hatte mir in Erinnerung gerufen, dass ich in der Tat, obwohl es Sommer war, mal wieder einen vernünftigen Mantel würde gebrauchen können. Ich betrat also die Geschäftsstelle, grüßte so herzlich ich eben konnte und bemerkte eher nebenbei, aber durchaus betont, ich sei derzeit etwas knapp bei Kasse. Dann fragte ich, ob ich unten mal nach einem Mantel. Einer der Mitarbeiter kniff ein Auge zu. Ich verschwand im Keller, wurde schnell fündig und machte mich aus dem Staub. Um das schwere Teil nicht tragen zu müssen, zog ich es kurzerhand an. Es war Sommer, ein verdammt heißer Tag. Ich traf meine alte Freundin. Sie verdrehte die Augen, als sie mich sah. Sie bekam eine Art Schnappatmung. Dann begann sie zu husten. »Du stinkst«, rief sie angewidert und deutete auf meinen Mantel. Mir war das offen gestanden nicht weiter aufgefallen. Man selber nimmt solche Dinge womöglich nicht ganz so extrem wahr, wie es andere tun. Aber jetzt, wo sie es sagte, stieg auch mir der muffige, fäulnisartige Geruch des Kleidungsstücks in die Nase. Wenn du den in die Reinigung gibst, kipp die Angestellte um, bevor sie dir auch nur ansatzweise einen Abholschein in die Hand drücken kann, sagte meine alte Freundin. Was tun? Ich muss gestehen, ihre Worte irritierten mich. Womöglich fehlte mir auch eine gewisse Kaltschnäuzigkeit. Jedenfalls stürmten wir in den in Sichtweite befindlichen Innenhof eines Supermarktes und entsorgten das Teil in einem an einer Mauer stehenden Müllcontainer. Einige Zeit später übrigens trennten wir uns. Und einer von uns sagte, man muss sich entscheiden, wir können ja Freunde bleiben. Flesh walls you breathe. stitches to all of my parts. I'll expect these mountains to fall when I found them so carelessly. Send you back to the Something's been missing, and I think you feel it too. There's no use hiding when it's true. You can't even touch me or smile when I kiss you. And I've been trying, but nothing gets through. 'Cause we're friends, not lovers. Friends, not lovers. Friends, not lovers anymore. We're friends, not lovers. Friends, not lovers. Friends, not lovers anymore. Well, you can go your way, and I won't hang around. Everything's been said, now I'm leaving. I wanna know how you're doing. I'm sure that will never change. Though we will, that is for certain. Change is okay, and I would be lying if I said I would not run straight back into your arms. But we're friends, not lovers. Friends, not lovers. Friends, not lovers anymore. We're friends, not lovers. Friends, not lovers. Friends, not lovers. Musik hier von Emma Rusek und ihrem Debütalbum Sounds of Our City. Husten, trocken. Mit der Liebe, das ist so eine Sache, wenn sie dahin geht, sagen manche Leute, du musst darüber reden, lass es raus, deinen ganzen Kummer. Ich bin nicht sicher, ob das alles so stimmt. Vielleicht ist es manchmal doch besser, einige Tage lang einfach mal überhaupt nichts zu sagen. Mir zumindest fiel es insbesondere früher echt schwer, in solchen Phasen auch nur so etwas wie einen Gruß loszuwerden. Guten Tag. Selbst das klang mir an solchen Tagen oft viel zu euphorisch. Ich hing dann auch nicht im Fenster und schaute der Nachbarin zu, wie sie im blauen Kittel auf der Wiese vor dem Haus stehend unaufhörlich auf ihre Brücke eindrosch. Ich verkroch mich. Jahre später, das fällt mir dazu ein, lernte ich diesen jungen, verschlossenen Amerikaner namens Bill Callahan kennen. Einige hatten mich gewarnt, mit dem zu reden sei so gut wie unmöglich. Callahan habe eine Art Sprechangst und sei demzufolge in Interviews zumeist ein großer Schweiger. Genauso kam es, aber ich kann nicht sagen, dass es mich störte. Ich saß dem Mann geschätzt 2 Stunden gegenüber und die Worte aus seinem Mund erinnerten mich an Wassertropfen, die sich aus einem eigentlich geschlossenen Hahn im Abstand jeweils einiger Minuten herausquälen. Letztens erzählte mir jemand, man könne sich heutzutage besser mit Callahan unterhalten. Mein eigenes Gespräch mit ihm liegt in der Tat Jahre zurück. Ich glaube, er ist ein sehr empfindsamer Mensch. Lange nicht so kaltschnäuzig wie Ween. Das ist ein kaltschnäuziges Duo. Dean und Gene Ween. Ich sah einmal, wie die beiden eine Audiokassette aus dem geöffneten Fenster nach draußen warfen. Musik von einem guten Freund sei darauf, erklärte mir einer der beiden. Aber sie tauge nichts. Der Kerl sei in dieser Hinsicht nun einmal eine ausgemachte Flasche. Wir bekommen viele solcher Kassetten, sagte nun wahlweise Dean oder Gene in meine Richtung. Demos von Freunden, Bekannten oder aber Leuten, die wir gar nicht kennen. Wir hören sie kurz und dann werfen wir sie aus dem Fenster. Sie taugen alle nichts. Aber sie sind mit Liebe gemacht, wandte ich ein. Liebe? Fragte einer der beiden zurück. Was heißt denn hier Liebe? Es ist Bullshit. Die beiden beeindruckten mich. Ich schwieg einen Moment lang und tat, was ich in solch einer Situation des Öfteren tue. Ich hustete kurz, trocken. Dann stellte ich die nächste Frage. Next question. Gute Nacht und gute Gespräche gleich im 1Live Talk Radio mit Jürgen Domian. Alles Liebe, alles Gute, ciao.